groß und klein, spinnen sie schön und wenig fein, wo sie mit ihrer Schere spitzen, gut erlich in der Mitte sitzen. Wenn nun rein ein Besen fehlt, sagen sie, besser nun nicht.